Aphorismus. Von der Unmittelbarkeit des Geistes eines Menschen. Alleine nur das, was bereits an uns selbst einmal ausgebildet worden ist, können wir da auch als einen Effekt auffassen und wahrnehmen. So kommt es, dass ein Schauen dieser Gegebenheiten mal um mal leichter fällt, ja auch besser durchführbar wird, wenn wir uns mit diesen befassen. Wie verschafft man dieser Sache einen Vorschub? Der Künstler könnte da nichts anderes dazu leisten, als seine Werke in deren wirklichem Zustand zu belassen. Diese tragen doch ihre Gültigkeit zu Recht an sich. Im Grunde darf er sie gerne miteinander assemblieren. Dabei steht alles in Bezug zu etwas bereits Bestehendem. Das sind solche Dinge, welche von anderen Menschen, natürlichen Gegebenheiten oder sonstigen Wirklichkeiten herrühren. Eine Schau der Korrespondenzen von Werken wird vom Betrachter selbst zu leisten sein, so diese noch nicht offensichtlich bestehen würden. Eine höherwertige Struktur der aufkommenden Gedanken und Ideen gibt es dann von sich aus schon oder diese würde eben gar nicht erst durch das eigene Werk erscheinen können. Die jeweilige Sache sich anzusehen und zu bewerten, das soll dieser endlich manches Gewicht verleihen. So werden die Dinge als etwas mehr oder minder Bedeutsames vorstellbar. Auch kann bei einer Besprechung davon manches ergänzende Wort dazu anklingen und so etwas Gehaltvolles auch von Dritten aufgefasst, verstanden sowie vielleicht angenommen werden. Da ist die Sprachgestaltung ein schönes Mittel dazu, um die Gedankenwelt eines Menschen mit Anreizen für eine eigentliche Vorstellung des Gegebenen auszustatten. Das dabei Geschaute hernach auch anzusprechen und es zu bekunden, was da gewesen ist, wird diesen Vorgang wahrscheinlich einmal in einen fruchtbaren verwandeln können, bei dem etwas geschieht. An uns wird die eigentliche Fantasie so angeregt, wenn sie nicht sogar dadurch etwas verlebendigt sein würde.